Heinrich Mann, der Untertan. Ein Jahrhundertroman in 19 Folgen. Gelesen von Hans Korte. Ein Podcast von Bayern 2. Diederich Hässling war ein weiches Kind, das am liebsten träumte, sich vor allem fürchtete und viel an den Ohren litt. Ungern verließ er im Winter die warme Stube, im Sommer den engen Garten, der nach den Lumpen der Papierfabrik roch und über dessen Goldregen und Fliederbäumen das hölzerne Fachwerk der alten Häuser stand. Wenn Diederich vom Märchenbuch, dem geliebten Märchenbuch, aufsah, erschrak er manchmal sehr. Neben ihm auf der Bank hatte ganz deutlich eine Kröte gesessen, halb so groß wie er selbst. Oder an der Mauer dort drüben stak bis zum Bauch in der Erde ein Gnom und schielte her. Fürchterlicher als Gnom und Kröte war der Vater. Und obendrein sollte man ihn lieben. Diederich liebte ihn. Wenn er genascht oder gelogen hatte, drückte er sich so lange schmatzend und scheu wedelnd am Schreibpult umher, bis Herr Hässling etwas merkte und den Stock von der Wand nahm. Jede nicht herausgekommene Untat mischte in Diederichs Ergebenheit und Vertrauen einen Zweifel. Als der Vater einmal mit seinem invaliden Bein die Treppe herunterfiel, klatschte der Sohn wie toll in die Hände, worauf er weglief. Kam er nach einer Abstrafung mit gedunsenem Gesicht und unter Geheul an der Werkstätte vorbei, dann lachten die Arbeiter. Sofort aber streckte Diederich nach ihnen die Zunge aus und stampfte. Er war sich bewusst, ich habe Prügel bekommen, aber von meinem Papa. Ihr wäret froh, wenn ihr auch Prügel von ihm bekommen könntet, aber dafür seid ihr viel zu wenig. Er bewegte sich zwischen ihnen wie ein launenhafter Pascha, drohte ihnen bald, es dem Vater zu melden, dass sie sich Bier holten, und bald ließ er kokett aus sich die Stunde herausschmeicheln, zu der Herr Hässling zurückkehren sollte. Sie waren auf der Hut vor dem Prinzipal. Er kannte sie, er hatte selbst gearbeitet, er war Büttenschöpfer gewesen in den alten Mühlen, wo jeder Bogen mit der Hand geformt ward, hatte dazwischen alle Kriege mitgemacht und nach dem letzten, als jeder Geld fand, eine Papiermaschine kaufen können. Ein Holländer und eine Schneidemaschine vervollständigten die Einrichtung. Er selbst zählte die Bogen nach. Die von den Lumpen abgetrennten Knöpfe durften ihm nicht entgehen. Sein kleiner Sohn ließ sich oft von den Frauen welche zustecken dafür, dass er die nicht angab, die einige mitnahmen. Eines Tages hatte er so viele beisammen, dass ihm der Gedanke kam, sie beim Krämer gegen Bonbons umzutauschen. Es gelang. Aber am Abend kniete Diederich, indes er den letzten Malzzucker zerlutschte, sich ins Bett und betete, angstgeschüttelt, zu dem schrecklichen lieben Gott, er möge das Verbrechen unentdeckt lassen. Er brachte es dennoch an den Tag. Dem Vater, der immer nur methodisch Ehrenfestigkeit und Pflicht auf dem verwitterten Unteroffiziersgesicht den Stock geführt hatte, zuckte diesmal die Hand, und in die eine Bürste seines silbrigen Kaiserbartes lief, über die Runzeln hüpfend, eine Träne. »Mein Sohn hatte gestohlen«, sagte er außer Atem, mit dumpfer Stimme, und sah sich das Kind an wie einen verdächtigen Eindringling. »Du betrügst und stiehlst. Du brauchst nur noch einen Menschen totzuschlagen.« Frau Hässling wollte Diederich nötigen, vor dem Vater hinzufallen und ihn um Verzeihung zu bitten, weil der Vater seinetwegen geweint habe. Aber Diederichs Instinkt sagte ihm, dass dies den Vater nur noch mehr erbost haben würde. Mit der gefühlsseligen Art seiner Frau war Hässling durchaus nicht einverstanden. Sie verdarb das Kind fürs Leben. Übrigens ertappte er sie gerade so auf Lügen wie den Diedel. Kein Wunder, da sie Romane las. Am Sonnabendabend war nicht immer die Wochenarbeit getan, die ihr aufgegeben war. Sie klatschte, anstatt sich zu rühren mit den Dienstmädchen. Und Hässling wusste noch nicht einmal, dass seine Frau auch naschte, gerade wie ein Kind. Bei Tisch wagte sie sich nicht satt zu essen und schlich nachträglich an den Schrank. Hätte sie sich in die Werkstatt getraut, würde sie auch Knöpfe gestohlen haben. Sie betete mit dem Kind aus dem Herzen, nicht nach Formeln, und bekam dabei gerötete Wangenknochen. Sie schlug es auch, aber Hals über Kopf und verzerrt von Rachsucht. Oft war sie dabei im Unrecht. Dann drohte Diederich, sie beim Vater zu verklagen, tat so, als ginge er ins Kontor und freute sich irgendwo hinter einer Mauer, dass sie nun Angst hatte. Ihre zärtlichen Stunden nützte er aus, aber er fühlte gar keine Achtung vor seiner Mutter. Ihre Ähnlichkeit mit ihm selbst verbot es ihm, denn er achtete sich selbst nicht. Dafür ging er mit einem zu schlechten Gewissen durch sein Leben, das vor den Augen des Herrn nicht hätte bestehen können. Dennoch hatten die beiden von Gemüt überfließende Dämmerstunden. Aus den Festen pressten sie gemeinsam vermittels Gesang, Klavierspiel und Märchenerzählen den letzten Tropfen Stimmung heraus. Als Diederich am Christkind zu zweifeln anfing, ließ er sich von der Mutter bewegen, noch ein Weilchen zu glauben, und er fühlte sich dadurch erleichtert, treu und gut. Auch an ein Gespenst droben auf der Burg glaubte er hartnäckig, und der Vater, der hiervon nichts hören wollte, schien zu stolz, beinahe strafwürdig. Die Mutter nährte ihn mit Märchen. Sie teilte ihm ihre Angst mit vor den neuen, belebten Straßen und der Pferdebahn, die hindurchfuhr, und führte ihn über den Wall nach der Burg. Dort genossen sie das wohlige Grausen. Ecke der Meisestraße hinwieder musste man an einem Polizisten vorüber, der, wen er wollte, ins Gefängnis abführen konnte. Diederichs Herz klopfte beweglich. Wie gern hätte er einen weiten Bogen gemacht, aber dann würde der Polizist sein schlechtes Gewissen erkannt und ihn aufgegriffen haben. Es war vielmehr geboten zu beweisen, dass man sich rein und ohne Schuld fühlte. Und mit zitternder Stimme fragte Diederich den Schutzmann nach der Uhr. Nach so vielen furchtbaren Gewalten, denen man unterworfen war, nach den Märchenkröten, dem Vater, dem lieben Gott, dem Burggespenst und der Polizei, nach dem Schornsteinfeger, der einen durch den ganzen Schlot schleifen konnte, bis man auch ein schwarzer Mann war, und dem Doktor, der einen im Hals pinseln durfte und schütteln, wenn man schrie, nach all diesen Gewalten geriet nun Diederich unter eine noch furchtbarere, den Menschen auf einmal ganz verschlingende. Die Schule. Diederich betrat sie heulend, und auch die Antworten, die er wusste, konnte er nicht geben, weil er heulen musste. Allmählich lernte er den Drang zum Weinen gerade dann auszunutzen, wenn er nicht gelernt hatte. Denn alle Angst machte ihn nicht fleißiger oder weniger träumerisch und vermied so, bis die Lehrer sein System durchschaut hatten, manche üblen Folgen. Dem ersten, der es durchschaute, schenkte er seine ganze Achtung. Er war plötzlich still und sah ihn über den gekrümmten und vors Gesicht gehaltenen Arm hinweg mit scheuer Hingabe an. Immer blieb er den scharfen Lehrern ergeben und willfährig. Den Gutmütigen spielte er kleine, schwer nachweisbare Streiche, deren er sich rühmte. Mit viel größerer Genugtuung sprach er von einer Verheerung in den Zeugnissen, von einem riesigen Strafgericht. Bei Tisch berichtete er, heute hat Herr Behnke wieder drei durchgehauen. Und wenn gefragt ward, wen? Einer war ich. Denn Diederich war so beschaffen, dass die Zugehörigkeit zu seinem unpersönlichen Ganzen, zu diesem unerbittlichen, menschenverachtenden, maschinellen Organismus, der das Gymnasium war, ihn beglückte, dass die Macht, die kalte Macht, an der er selbst, wenn auch nur leidend, teilhatte, sein Stolz war. Am Geburtstag des Ordinarius begrenzte man Katheder und Tafel. Diederich umwand sogar den Rohrstock. Im Laufe der Jahre berührten zwei über Machthaber hereingebrochene Katastrophen ihn mit heiligem und süßem Schauder. Ein Hilfslehrer ward vor der Klasse vom Direktor heruntergemacht und entlassen. Ein Oberlehrer ward wahnsinnig. Noch höhere Gewalten, der Direktor und das Irrenhaus, waren hier grässlich mit denen abgefahren, die bis eben so hohe Gewalt hatten. Von unten, klein, aber unversehrt, durfte man die Leichen betrachten und aus ihnen eine die eigene Lage mildernde Lehre ziehen. Die Macht, die ihn in ihrem Räderwerk hatte, vor seinen jüngeren Schwestern vertrat Dietrich sie. Sie mussten nach seinem Diktat schreiben und künstlich noch mehr Fehler machen, als ihnen von selbst gelangen, damit er mit roter Tinte wüten und Strafen austeilen konnte. Sie waren grausam, die Kleinen schrien. Und dann war es an Dietrich, sich zu demütigen, um nicht verraten zu werden. Er hatte, den Machthabern nachzuahmen, keinen Menschen nötig. Ihm genügten Tiere, sogar Dinge. Er stand am Rande des Holländers und sah die Trommel die Lumpen ausschlagen. »Den hast du weg, und da steht euch nochmal. Infame Bande«, murmelte Dietrich, und in seinen blassen Augen glomm es. Plötzlich duckte er sich, fast fiel er in das Chlorbad. Der Schritt eines Arbeiters hatte ihn aufgestört aus seinem lästerlichen Genuss. Denn recht geheuer und seiner Sache gewiss fühlte er sich nur, wenn er selbst die Prügel bekam. Kaum je widerstand er dem Übel. Höchstens bat er den Kameraden, nicht auf den Rücken, das ist ungesund. Nicht, dass es ihm am Sinn für sein Recht und an Liebe zum eigenen Vorteil fehlte. Aber Dietrich hielt dafür, dass Prügel, die er bekam, dem Schlagenden keinen praktischen Gewinn, ihm selbst keinen reellen Verlust zufügten. Ernster als diese bloß idealen Werte nahm er die Schaumrolle, die der Oberkellner vom Netziger Hof ihm schon längst versprochen hatte und mit der er nie herausrückte. Dietrich machte unzählige Male ernsten Schrittes den Geschäftsweg die Meisestraße hinauf zum Markt, um seinen befrackten Freund zu mahnen. Als der aber eines Tages von seiner Verpflichtung überhaupt nichts mehr wissen wollte, erklärte Dietrich und stampfte ehrlich entrüstet auf, »Jetzt wird mir's doch zu bunt!« »Wenn Sie nun nicht gleich herausrücken, sag ich's Ihrem Herrn.« Darauf lachte Schorsch und brachte die Schaumrolle. Das war ein greifbarer Erfolg. Leider konnte Dietrich ihn nur hastig und in Sorge genießen, denn es war zu fürchten, dass Wolfgang Buck, der draußen wartete, darüber zukam und den Anteil verlangte, der ihm versprochen war. Indes fand er Zeit, sich sauber den Mund zu wischen, und vor der Tür brach er in heftige Schimpfreden auf Schorsch aus, der ein Schwindler sei und gar keine Schaumrolle habe. Dietrichs Gerechtigkeitsgefühl, das sich zu seinen Gunsten noch ebenso kräftig geäußert hatte, schwieg vor den Ansprüchen des anderen, die man freilich nicht einfach außer Acht lassen durfte. Dafür war Wolfgangs Vater eine viel zu Achtung gebietende Persönlichkeit. Der alte Herr Buck trug keinen steifen Kragen, sondern eine weißseidene Halsbinde und darüber einen großen weißen Knebelbart. Wie langsam und majestätisch er seinen oben goldenen Stock aufs Pflaster setzte, und er hatte einen Zylinder auf. Und unter seinem Überzieher sahen häufig Frackschöße hervor, mitten am Tage. Denn er ging in Versammlungen, er bekümmerte sich um die ganze Stadt. Von der Badeanstalt, vom Gefängnis, von allem, was öffentlich war, dachte Dietrich, das gehört dem Herrn Buck. Er musste ungeheuer reich und mächtig sein. Alle, auch Herr Häßling, entblößten vor ihm lange den Kopf. Seinem Sohn mit Gewalt etwas abzunehmen, wäre eine Tat voll unabsehbarer Gefahren gewesen. Um von den großen Mächten, die er so sehr verehrte, nicht ganz erdrückt zu werden, musste Dietrich leise und listig zu Werk gehen. Einmal nur in Untertertia geschah es, dass Dietrich jede Rücksicht vergaß, sich blindlings betätigte und zum siegestrunkenen Unterdrücker ward. Er hatte, wie es üblich und geboten war, den einzigen Juden seiner Klasse gehänselt. Nun aber schritt er zu einer ungewöhnlichen Kundgebung. Aus Klötzen, die zum Zeichnen dienten, erbaute er auf dem Katheder ein Kreuz und drückte den Juden davor in die Knie. Er hielt ihn fest, trotz allem Widerstand. Er war stark. Was Dietrich stark machte, war der Beifall ringsum, die Menge, aus der heraus Arme ihm halfen, die überwältigende Mehrheit drinnen und draußen, denn durch ihn handelte die Christenheit von Netzig. Wie wohl man sich fühlte bei geteilter Verantwortlichkeit, und einem Schuldbewusstsein, das kollektiv war. Nach dem Verrauchen des Rausches stellte wohl leichtes Bangen sich ein, aber das erste Lehrergesicht, dem Dietrich begegnete, gab ihm allen Mut zurück. Es war voll verlegenen Wohlwollens. Andere bewiesen ihm offen ihre Zustimmung. Dietrich lächelte mit demütigem Einverständnis zu ihnen auf. Er bekam es leichter seitdem. Die Klasse konnte die Ehrung dem nicht versagen, der die Gunst des neuen Ordinarius besaß. Unter ihm brachte Dietrich es zum Primus und zum geheimen Aufseher. Wenigstens die zweite dieser Ehrenstellen behauptete er auch später. Er war gut Freund mit allen, lachte, wenn sie ihre Streiche ausplauderten, ein ungetrübtes, aber herzliches Lachen, als ernster junger Mensch, der Nachsicht hat mit dem Leichtsinn. Und dann in der Pause, wenn er dem Professor das Klassenbuch vorlegte, berichtete er. Auch hinterbrachte er die Spitznamen der Lehrer und die aufrührerischen Reden, die gegen sie geführt worden waren. In seiner Stimme bebte, nun er sie wiederholte, noch etwas von dem wollüstigen Erschrecken, womit er sie hinter gesenkten Lidern angehört hatte. Denn er spürte, ward irgendwie an den Herrschenden gerüttelt, eine gewisse lasterhafte Befriedigung, etwas ganz unter sich Bewegendes, fast wie ein Hass, der zu seiner Sättigung rasch und verstohlen ein paar Bissen nahm. Durch die Anzeige der anderen sühnte er die eigene sündhafte Regung. Andererseits empfand er gegen die Mitschüler, deren Fortkommen seine Tätigkeit in Frage stellte, zumeist keine persönliche Abneigung. Er benahm sich als pflichtgemäßer Vollstrecker einer harten Notwendigkeit. Nachher konnte er zu dem Getroffenen hintreten und ihn fast ganz aufrichtig beklagen. Einst ward mit seiner Hilfe einer gefasst, der schon längst verdächtig war, alles abzuschreiben. Dietrich überließ ihm, mit Wissen des Lehrers, eine mathematische Aufgabe, die in der Mitte absichtlich gefälscht und deren Endergebnis dennoch richtig war. Am Abend nach dem Zusammenbruch des Betrügers saßen einige Primaner vor dem Tor in einer Gastwirtschaft, was zum Schluss der Turnspiele erlaubt war, und sangen. Dietrich hatte den Platz neben seinem Opfer gesucht. Einmal, als ausgetrunken war, ließ er die Rechte vom Krug herab auf die des anderen gleiten, sah ihm treu in die Augen und stimmte in Basstönen, die von Gemüt schleppten, ganz allein an: »Ich hatt einen Kameraden, einen bessern findst du nit.« Übrigens genügte er bei zunehmender Schulpraxis in allen Fächern, ohne in einem das Maß des Geforderten zu überschreiten oder auf der Welt irgendetwas zu wissen, was nicht im Pensum vorkam. Der deutsche Aufsatz war ihm das Fremdeste, und wer sich darin auszeichnete, gab ihm ein ungeklärtes Misstrauen ein. Seit seiner Versetzung nach Prima galt seine Gymnasialkarriere für gesichert, und bei Lehrern und Vater drang der Gedanke durch, er solle studieren. Der alte Hässling, der 66 und 71 durch das Brandenburger Tor eingezogen war, schickte Dietrich nach Berlin. Weil er sich aus der Nähe der Friedrichstraße nicht fortgetraute, mietete er sein Zimmer droben in der Dieckstraße. Jetzt hatte er nur in gerader Linie hinunterzugehen und konnte die Universität nicht verfehlen. Er besuchte sie, da er nichts anderes vorhatte, täglich zweimal, und in der Zwischenzeit weinte er oft vor Heimweh. Er schrieb einen Brief an Vater und Mutter und dankte ihnen für seine glückliche Kindheit. Ohne Not ging er nur selten aus, kaum, dass er zu essen wagte. Er fürchtete, sein Geld vor dem Ende des Monats auszugeben. Und immerfort musste er nach der Tasche fassen, ob es noch da sei. So verlassen ihm um das Herz war, ging er doch noch immer nicht mit dem Brief des Vaters in die Blücherstraße zu Herrn Köppel, dem Zellulosefabrikanten, der aus Netzig war und auch an Hässling lieferte. Am vierten Sonntag besiegte er seine Scheu. Und kaum watschelte der gedrungene, gerötete Mann, den er schon so oft beim Vater im Kontor gesehen hatte, auf ihn zu, da wunderte Dietrich sich schon, dass er nicht früher gekommen sei. Herr Köppel fragte gleich nach ganz Netzig und vor allem nach dem alten Buck. denn obwohl sein Kinnbart nun auch ergraut war, hatte er doch wie Dietrich nur, wie es schien, aus anderen Gründen schon als Knabe den alten Buck verehrt. Was war ein Mann? Hut ab! Einer von denen, die das deutsche Volk hochhalten sollte, höher als gewisse Leute, die immer alles mit Blut und Eisen kurieren wollten und dafür der Nation riesige Rechnungen schrieben. Der alte Buck war schon 48 dabei gewesen. Er war sogar zum Tode verurteilt worden. Ja, dass wir hier als freie Männer sitzen können, sagte Herr Köppel, das verdanken wir solchen Leuten wie dem alten Buck. Und er öffnete noch eine Flasche Bier. Heute sollen wir uns mit Kürassierstiefeln treten lassen. Herr Köppel bekannte sich als freisinniger Gegner Bismarcks. Dietrich bestätigte alles, was Köppel wollte. Er hatte über den Kanzler, die Freiheit, den jungen Kaiser keinerlei Meinung. Da aber ward er peinlich berührt, denn ein junges Mädchen war eingetreten, das ihm auf den ersten Blick durch Schönheit und Eleganz gleich furchtbar erschien. »Meine Tochter Agnes«, sagte Herr Köppel. Dietrich stand da in seinem faltenreichen Gehrock als magerer Kadett und war rosig überzogen. Das junge Mädchen gab ihm die Hand. Sie wollte wohl nett sein, aber was war mit ihr anzufangen? Dietrich antwortete ja, als sie fragte, ob Berlin ihm gefalle. Und als sie fragte, ob er schon im Theater gewesen sei, antwortete er nein. Er fühlte sich feucht vor Ungemütlichkeit und war fest überzeugt, sein Aufbruch sei das Einzige, womit er das junge Mädchen interessieren könne. Aber wie war von hier fortzukommen? Zum Glück stellte ein anderer sich ein breiter Mensch namens Mahlmann, der mit ungeheurer Stimme mecklenburgisch sprach, Stutt-Ing zu sein schien und bei Köppels Zimmerherr sein sollte. Er erinnerte Fräulein Agnes an einen Spaziergang, den sie verabredet hätten. Dietrich ward aufgefordert, mitzukommen. Entsetzt schützte er einen Bekannten vor, der draußen auf ihn warte, und machte sich sofort davon. »Gott sei Dank«, dachte er, während es ihm einen Stich gab. »Sie hat schon einen.« Herr Köppel öffnete ihm im Dunkeln die Flurtür und fragte, ob sein Freund auch Berlin kenne. Dietrich log, der Freund sei Berliner. »Denn wenn Sie es beide nicht kennen, kommen Sie noch in den falschen Omnibus. Sie haben sich gewiss schon mal verirrt in Berlin.« Und als Dietrich es zugab, zeigte Herr Köppel sich befriedigt. »Das ist nicht wie in Netzig. Hier laufen Sie gleich halbe Tage. Was glauben Sie wohl, wenn Sie von Ihrer Tiekstraße bis hierher zum Halleschen Tor gehen, dann sind Sie ja schon dreimal durch ganz Netzig gestiegen. Na, nächsten Sonntag kommen Sie nun aber zum Mittagessen.« Dietrich versprach es. Als es soweit war, hätte er lieber abgesagt. Nur aus Furcht vor seinem Vater ging er hin. Diesmal galt es sogar, ein Alleinsein mit dem Fräulein zu bestehen. Dietrich tat geschäftigt und als sei er nicht aufgelegt, sich mit ihr zu befassen. Sie wollte wieder vom Theater anfangen, aber er schnitt mit rauer Stimme ab. Er habe für so etwas keine Zeit. »Ach ja, ihr Papa habe ihr gesagt, Herr Hässling studiere Chemie.« »Das ist überhaupt die einzige Wissenschaft, die Berechtigung hat«, behauptete Dietrich, ohne zu wissen, wie er dazu kam. Fräulein Köppel ließ ihren Beutel fallen. Er bückte sich so nachlässig, dass sie ihn wieder hatte, bevor er zur Stelle war. Trotzdem sagte sie Danke. Ganz weich, fast beschämt, was Dietrich ärgerte. »Kokette Weiber sind etwas Grässliches«, dachte er. Sie suchte in ihrem Beutel. »Jetzt hab ich es doch verloren. Mein englisches Pflaster nämlich, es blutet wieder.« Sie wickelte ihren Finger aus dem Taschentuch. Er hatte so sehr die Weiße des Schnees, dass Dietrich der Gedanke kam, das Blut, das darauf lag, müsse hineinsickern. »Ich habe welches«, sagte er mit einem Ruck. Er ergriff ihren Finger, und bevor sie das Blut wegwischen konnte, hatte er es abgeleckt. »Was machen Sie denn?« Er war selbst erschrocken. Er sagte mit streng gefalteten Brauen, »Oh, ich als Chemiker probiere noch ganz andere Sachen.« Sie lächelte. »Ach ja, Sie sind eine Art Doktor. Wie gut Sie das können«, bemerkte sie und sah ihn beim Aufkleben des Pflasters zu. »So«, machte er ablehnend und trat zurück. Ihm war es schwül geworden. Er dachte, wenn man nur nicht immer ihre Haut anfassen müsste. Sie ist widerlich weich. Agnes sah an ihm vorbei. Nach einer Pause versuchte sie, »Haben wir nicht eigentlich in Netzig gemeinschaftliche Verwandte?« Und sie nötigte ihn, mit ihr ein paar Familien durchzugehen. Es stellte sich Vetternschaft heraus. »Sie haben auch noch Ihre Mutter, nicht? Dann können Sie sich freuen. Meine ist längst tot. Ich werde wohl auch nicht lange leben. Man hat so Ahnungen.« Und sie lächelte wehmütig und entschuldigend. Dietrich beschloss schweigend, diese Sentimentalität albern zu finden. Noch eine Pause, und wie sie beide eilig zum Sprechen ansetzten, kam der Mecklenburger dazwischen. Die Hand Dietrichs drückte er so kraftvoll, dass Dietrichs Gesicht sich verzerrte, und zugleich lächelte er ihm sieghaft in die Augen. Ohne weiteres zog er einen Stuhl bis vor Agnes Knie und fragte heiter und mit Autorität nach allem Möglichen, was nur sie beide anging. Dietrich war sich selbst überlassen und entdeckte, dass Agnes, so in Ruhe betrachtet, viel von ihren Schrecken verlor. Eigentlich war sie nicht hübsch. Sie hatte eine zu kleine, nach innen gebogene Nase, auf deren freilich sehr schmalem Rücken Sommersprossen saßen. Ihre gelbbraunen Augen lagen zu nah beieinander und zuckten, wenn sie einen ansah. Die Lippen waren zu schmal, das ganze Gesicht war zu schmal. Wenn sie nicht so viel braunrotes Haar über der Stirn hätte und dazu den weißen Teint. Auch bereitete es ihm Genugtuung, dass der Nagel des Fingers, den er beleckt hatte, nicht ganz sauber gewesen war. Herr Göppel kam mit seinen drei Schwestern. Eine von ihnen hatte Mann und Kinder mit. Der Vater und die Tanten umarmten und küssten Agnes. Sie taten es mit dringlicher Innigkeit und hatten dabei behutsame Mienen. Das junge Mädchen war schlanker und größer als sie alle und blickte ein wenig zerstreut auf sie herab, die eben an ihren schmächtigen Schultern hing. Nur ihrem Vater erwiderte sie langsam und ernst seinen Kuss. Dietrich sah dem zu und sah in der Sonne die hellblauen Adern, überzogen von roten Haaren, ihre Schläfe kreuzen. Er musste eine der Tanten ins Esszimmer führen. Der Mecklenburger hatte Agnes Arm in den seinen gehängt. Um den langen Familientisch raschelten die seidenen Sonntagskleider. Die Gehröcke wurden über den Knien zusammengelegt. Man räusperte sich, die Herren rieben die Hände. Dann kam die Suppe. Dietrich saß von Agnes weit weg und konnte sie nicht sehen, wenn er sich nicht vorbeugte, was er sorgfältig vermied. Da seine Nachbarin ihn in Ruhe ließ, aß er große Mengen Kalbsbraten und Blumenkohl. Er hörte ausführlich das Essen besprechen und musste bestätigen, dass es schön schmecke. Agnes ward vor dem Salat gewarnt, ihr ward zu Rotwein geraten und sie sollte Auskunft geben, ob sie heute Morgen Gummischuhe angehabt habe. Herr Göppel erzählte, Dietrich zugewandt, dass er und seine Schwestern vorhin in der Friedrichstraße weiß Gott auseinandergekommen seien und sich erst im Omnibus wiedergefunden hätten. »So etwas kann Ihnen in Netzig auch nicht passieren«, rief er voll Stolz über den Tisch. Mahlmann und Agnes sprachen von einem Konzert. Sie wollte bestimmt hin, ihr Papa werde es schon erlauben. Herr Göppel machte zärtliche Einwände und der Chor der Tanten begleitete sie. Agnes müsse früh schlafen gehen und bald in gute Luft hinaus. Sie habe sich im Winter überanstrengt. Sie bestritt es. »Ihr lasst mich niemals aus dem Hause, ihr seid schrecklich.« Dietrich nahm innerlich Partei für sie. Er hatte eine Wallung von Heldentum. Er hätte machen wollen, dass sie alles dürfte, dass sie glücklich war und es ihm dankte. Da fragte Herr Göppel ihn, ob er in das Konzert wolle. »Ich weiß nicht«, sagte er verächtlich und sah Agnes an, die sich vorbeugte. »Was ist das für eins? Ich gehe nur in Konzerte, wo ich Bier trinken kann.« »Sehr vernünftig«, sagte der Schwager des Herrn Göppel. Agnes hatte sich zurückgezogen und Dietrich bereute seinen Ausspruch. Aber die Creme, auf die alle gespannt waren, blieb aus. Herr Göppel riet seiner Tochter, einmal nachzusehen. Bevor sie ihren Kompotteller hingesetzt hatte, war Dietrich aufgesprungen, sein Stuhl flog an die Wand und festen Schrittes zur Tür geeilt. »Marie, der Creme«, rief er hinaus. Rot und ohne jemand anzusehen, ging er wieder an seinen Platz, aber er merkte ganz gut, sie blinzelten sich zu. Malmann stieß sogar höhnisch den Atem aus. Der Schwager äußerte mit künstlicher Harmlosigkeit, »Immer galant, so soll es sein.« Herr Göppel lächelte zärtlich zu Agnes hin, die nicht von ihrem Kompott aufsah. Diederich stemmte das Knie gegen die Tischplatte, dass sie anfing, sich zu heben. Er dachte, oh Gott, hätte ich nur das nicht getan. Beim Mahlzeitsagen gab er allen die Hand, nur um Agnes drückte er sich herum. Im Berliner Zimmer beim Café wählte er seinen Sitz mit Sorgfalt dort, wo Malmanns breiter Rücken sie ihm verdeckte. Eine der Tanten wollte sich seiner annehmen. »Was studieren Sie denn, junger Mann?« fragte sie. »Chemie.« »Ach so, Physik.« »Nein, Chemie.« »Ach so.« Und so imposant sie angefangen hatte, hierüber kam sie nicht hinweg. Diederich nannte sie im Stillen eine dumme Gans. Die ganze Gesellschaft passte ihm nicht. Von feindseliger Schwermut erfüllt sah er da rein, bis die letzten Verwandten aufgebrochen waren. Agnes und ihr Vater hatten sie hinausbegleitet. Herr Göppel kehrte zurück, erstaunt, den jungen Mann allein noch im Zimmer zu finden. Er schwieg forschend. Einmal fasste er in die Tasche. Als Diederich unvermittelt, ohne um Geld gebeten zu haben, Abschied nahm, bekundete Göppel große Herzlichkeit. »Meine Tochter werde ich von Ihnen grüßen«, sagte er sogar, und an der Tür, nachdem er ein wenig überlegt hatte, »kommen Sie doch nächsten Sonntag wieder.« Diederich war fest entschlossen, das Haus nicht mehr zu betreten. Dennoch ließ er tags darauf alles stehen und liegen, um sich durch die Stadt bis zu einem Geschäft zu fragen, wo er für Agnes das Konzertbillett kaufen konnte. Vorher musste er auf den Zetteln, die dort hingen, den Namen des Virtuosen herausfinden, den Agnes erwähnt hatte. War es der? Hatte er so geklungen? Diederich entschloss sich. Als er dann erfuhr, es koste 4,50 Mark, riss er vor Schrecken die Augen weit auf. So viel Geld, um einen zu sehen, der Musik machte. Wenn man nur einfach wieder fortgekonnt hätte. Als er bezahlt hatte und draußen war, entrüstete er sich zunächst über den Schwindel. Dann bedachte er, dass es für Agnes geschehen sei, und ward von sich selbst erschüttert. Immer weicher und glücklicher ging er durch das Gewühl. Es war das erste Geld, das er für einen anderen Menschen ausgegeben hatte. Er legte das Billett in einen Umschlag, in den er nichts weiter legte, und schrieb die Adresse, um sich nicht zu verraten, mit Schönschrift. Wie er dann am Briefkasten stand, kam Malmann daher und lachte höhnisch. Diederich fühlte sich durchschaut. Er besah die Hand, die er aus dem Kasten zurückgezogen hatte. Aber Malmann bekundete nur die Absicht, sich Diederichs Bude anzusehen. Er fand, es sähe drinnen aus wie bei einer älteren Dame. Sogar die Kaffeekanne hatte Diederich von zu Hause mitgebracht. Diederich schämte sich heiß. Als Malmann die Chemiebücher verächtlich auf- und zuklappte, schämte Diederich sich seines Faches. Der Mecklenburger wälzte sich ins Sofa und fragte, »Wie gefällt Ihnen denn die Göppel? Netter Käfer, was? Da wird er wieder rot. Poussieren Sie doch. Ich trete zurück, wenn Sie Wert darauf legen. Ich habe Aussicht bei 15 verschiedenen.« Da Diederich nachlässig abwehrte, »Sieh, da ist nämlich was zu machen. Ich möchte gar nichts von Weibern verstehen. Die roten Haare. Und haben Sie nicht gemerkt, wie sie einen ansieht, wenn sie meint, man weiß es nicht?« »Ich nicht«, sagte Diederich noch geringschätziger. »Ich pfeife auch darauf.« »Ihr schade.« Malmann lachte tobend, worauf er vorschlug, einen Bummel zu machen. Daraus ward eine Bierreise. Die ersten Gaslichter sahen die beiden betrunken. Etwas später in der Leipziger Straße bekam Diederich ohne Anlass von Malmann eine mächtige Ohrfeige. Er sagte, »Au, das ist aber doch eine...« Vor dem Wort Frechheit schrak er zurück. Der Mecklenburger klopfte ihm auf die Schulter. »Recht freundlich, Kleiner, alles bloß Freundschaft!« Und überdies nahm er Diederich die letzten 10 Mark ab. 4 Tage später fand er ihn schwach vor Hunger und teilte ihm von dem, was er inzwischen anderswo gepumpt hatte, großmütig 3 Mark mit. Am Sonntag bei Goebbels, mit weniger leerem Magen wäre Diederich vielleicht nicht hingegangen, erzählte Mahlmann, dass Hässling all sein Geld verlumpt habe und sich heute mal satt essen müsse. Herr Goebbel und sein Schwager lachten verständnisvoll, aber Diederich hätte lieber nie geboren sein wollen, als von Agnes so traurig prüfend angesehen werden. Sie verachtete ihn. Verzweifelt tröstete er sich. Es ist alles eins. Sie hatte schon immer getan. Da fragte sie, ob das Konzertbillett vielleicht von ihm gewesen sei. Alle wandten sich ihm zu. Unsinn! Wie sollte ich dazu wohl kommen? Entgegnete er so unliebenswürdig, dass sie ihm glaubten. Agnes zögerte ein wenig, bevor sie wegsah. Mahlmann bot den Damen Pralines an und stellte die übrigen vor Agnes hin. Diederich kümmerte sich nicht um sie. Er aß noch mehr als das vorige Mal, da doch alle meinten, er sei nur deswegen da. Als es hieß, der Kaffee solle im Grunewald getrunken werden, erfand Diederich sofort eine Verabredung. Er setzte sogar hinzu, mit jemand, den ich unmöglich warten lassen kann. Herr Goebbel legte ihm seine gedrungene Hand auf die Schulter, blinzelte ihn aus gesenktem Kopf an und sagte halblaut, »Keine Angst, Sie sind natürlich eingeladen.« Aber Diederich beteuerte entrüstet, dass es nicht daran liege. »Na, wenigstens kommen Sie wieder, sobald Sie Lust haben,« schloss Goebbel. Und Agnes nickte dazu. Sie schien sogar etwas sagen zu wollen, aber Diederich wartete es nicht ab. Er ging den Rest des Tages in selbstzufriedener Trauer umher, wie nach Vollziehung eines großen Opfers. Am Abend, in einem überfüllten Bierlokal, saß er, den Kopf aufgestützt, und nickte von Zeit zu Zeit auf sein einsames Glas hinab, als verstehe er jetzt das Schicksal. Was war zu machen gegen die gewalttätige Art, in der Mahlmann seine Anleihen aufnahm? Am Sonntag hatte dann der Mecklenburger einen Blumenstrauß für Agnes. Und Diederich, der mit leeren Händen kam, hätte sagen können, der ist eigentlich von mir, Fräulein. Indessen schwieg er. Und mit noch mehr Groll gegen Agnes als gegen Mahlmann. Denn Mahlmann forderte zu Bewunderung heraus, wenn er des Nachts einem Unbekannten nachlief, um ihm den Zylinder einzuschlagen, obwohl Diederich keineswegs die Warnung verkannte, die solch ein Vorgang für ihn selbst enthielt. Ende des Monats, zu seinem Geburtstag, bekam er eine unvorhergesehene Summe, die seine Mutter ihm erspart hatte, und erschien bei Goebbels mit einem Bukett, keinem zu großen, um sich nicht bloßzustellen und auch um Mahlmann nicht herauszufordern. Das junge Mädchen hatte, wie sie es nahm, ein ergriffenes Gesicht. Und Diederich lächelte herablassend und verlegen zugleich. Dieser Sonntag deuchte ihm unerhört festlich. Er war nicht überrascht, als man in den zoologischen Garten gehen wollte. Die Gesellschaft rückte aus, nachdem Mahlmann sie abgezählt hatte, 11 Personen. Alle Frauen unterwegs waren, wie Goebbels Schwestern, vollständig anders angezogen als in der Woche, als seien sie heute von einer höheren Klasse oder hätten geerbt. Die Männer trugen Gehröcke, nur wenige in Verbindung mit schwarzen Hosen wie Diederich, aber viele mit Strohhüten. Kam man durch eine Seitenstraße, war sie breit, gleichförmig und leer, ohne einen Menschen, ohne einen Pferdeapfel. Einmal doch tanzte ein Kreis kleiner Mädchen in weißen Kleidern, schwarzen Strümpfen und ganz behangen mit Schleifen, schrill singend einen Ringelreihen. Gleich darauf, in der Verkehrsader, stürmten schwitzende Matronen einen Omnibus. Und die Gesichter der Kommis, die unnachsichtlich mit ihnen um die Plätze rangen, sah neben ihren heftig roten zum Umfallen blass aus. Alles drängte vorwärts, alles stürzte einem Ziel zu, wo endlich das Vergnügen anfangen sollte. Alle Mienen sagten hart, nur los, gearbeitet haben wir genug. Diederich kehrte vor den Damen den Berliner heraus. In der Stadtbahn eroberte er ihnen mehrere Sitze. Einen Herrn, der im Begriff stand, einen wegzunehmen, hinderte er daran, indem er ihn heftig auf den Fuß trat. Der Herr schrie Flegel. Diederich antwortete ihm im selben Sinn. Da zeigte es sich, dass Herr Goebbel ihn kannte. Und kaum einander vorgestellt, bekundeten Diederich und der andere die ritterlichsten Sitten. Keiner wollte sitzen, um den anderen nicht stehen zu lassen. Am Tisch im Zoologischen Garten geriet Diederich neben Agnes. Warum ging heute alles glücklich? Und als sie gleich nach dem Café nach den Tieren wollte, unterstützte er sie stürmisch. Er war voll Unternehmungslust. Vor dem engen Gang zwischen den Raubtierkäfigen kehrten die Damen um. Diederich trug Agnes seine Begleitung an. »Da nehmen Sie doch lieber mich mit hinein«, sagte Malmann. »Wenn wirklich eine Stange losgehen sollte...« »Dann machen Sie sie auch nicht wieder fest«, entgegnete Agnes und trat ein, während Malmann sein Gelächter aufschlug. Diederich blieb hinter ihr. Ihm war bange. Vor den Bestien, die von rechts und links auf ihn zustürzten, ohne anderen Laut als den des Atems, den sie über ihn hinstießen, und vor dem jungen Mädchen, dessen Blumenduft ihm voranzog. Ganz hinten wandte sie sich um und sagte, »Ich mag das Renommieren nicht.« »Wirklich?« fragte Diederich, vor Freude gerührt. »Heute sind Sie mal nett«, sagte Agnes. »Und er, ich möchte das eigentlich immer sein.« »Wirklich?« Und jetzt war es an ihrer Stimme ein wenig zu schwanken. Sie sahen einander an, jeder mit einer Miene, als verdiente er das alles nicht. Das junge Mädchen sagte klagend, die Tiere riechen aber furchtbar, und sie gingen zurück. Malmann empfing sie. Ich wollte nur sehen, ob sie nicht ausreißen würden. Da nahm er Diederich beiseite. Na, was macht die Kleine? Geht es bei Ihnen auch? Ich habe es gleich gesagt, dass es keine Kunst ist. Da Diederich stumm blieb. Sie sind wohl scharf ins Zeug gegangen. Wissen Sie was? Ich bin nur noch ein Semester in Berlin. Dann können Sie mich beerben, aber so lange warten Sie gefälligst. Auf seinem ungeheuren Rumpf ward sein kleiner Kopf plötzlich tückisch anzusehen. Freundchen! Und Diederich war entlassen. Er hatte einen heftigen Schrecken bekommen und wagte sich gar nicht mehr in Agnes Nähe. Sie hörte nicht sehr aufmerksam auf Malmann. Sie rief rückwärts, »Papa, heute ist es schön, heute geht es mir aber wirklich gut.« Herr Göppel nahm ihren Arm zwischen seine beiden Hände und tat, als wollte er fest zudrücken, aber er berührte sie kaum. Seine blanken Augen lachten und waren feucht. Als die Familie Abschied genommen hatte, versammelte er seine Tochter und die beiden jungen Leute um sich und erklärte ihnen, der Tag müsse gefeiert werden. Sie wollten die Linden entlang gehen und nachher irgendwo essen. »Papa wird leichtsinnig«, rief Agnes und sah sich nach Diederich um. Aber er hielt die Augen gesenkt. In der Stadtbahn benahm er sich so ungeschickt, dass er weit von den anderen getrennt ward. Und im Gedränge der Friedrichstadt blieb er mit Herrn Göppel allein zurück. Plötzlich hielt Göppel an, tastete verstört auf seinem Magen umher und sagte, »Wo ist meine Uhr?« Sie war fort, mitsamt der Kette. Malmann sagte, »Wie lange sind Sie schon in Berlin, Herr Göppel?« »Jawohl.« Und Göppel wendete sich an Diederich. 30 Jahre bin ich hier. Aber das ist mir denn doch noch nicht passiert. Und stolz trotz allem, sehen Sie, das gibt's in Netzig überhaupt nicht.« Nun musste man statt zu essen auf das Polizeirevier und ein Verhör bestehen. Und Agnes hustete. Göppel zuckte zusammen. »Wir wären jetzt doch zu müde«, murmelte er. Mit künstlicher Jovialität verabschiedete er Diederich, der Agnes Hand übersah und linkisch den Hut zog. Auf einmal mit überraschender Geschicklichkeit und ehe Malmann begriff, was vorging, schwang er sich auf einen vorbeifahrenden Omnibus. Er war entkommen. Und jetzt fingen die Ferien an. Er war alles los. Zu Hause freilich warf er die schwersten seiner Chemiebände mit Krachen auf den Boden. Er hielt sogar schon die Kaffeekanne in der Hand, aber bei dem Geräusch einer Tür begann er sofort, alles wieder aufzulesen. Dann setzte er sich still in die Sofaecke, stützte den Kopf und weinte. Wäre es nicht vorher so schön gewesen? Er war ihr auf den Leim gegangen. So machten es die Mädchen, dass sie manchmal mit einem so taten und dabei wollten sie einen nur mit einem Kerl auslachen. Diederich war sich tief bewusst, dass er es mit so einem Kerl nicht aufnehmen könne. Er sah sich neben Mahlmann und würde es nicht begriffen haben, hätte eine sich für ihn entschieden. Das habe ich mir nur eingebildet, dachte er. Eine, die sich in mich verliebt, muss wirklich dumm sein. Er litt große Angst, der Mecklenburger könne kommen und ihn noch Ärger bedrohen. Ich will sie gar nicht mehr. Wäre ich nur schon fort. Die nächsten Tage saß er in tödlicher Spannung bei verschlossener Tür. Kaum war sein Geld da, reiste er. Seine Mutter fragte, befremdet und eifersüchtig, was er habe. Nach so kurzer Zeit sei er kein Junge mehr. Tja, das Berliner Pflaster. Diederich griff zu, als sie verlangte, er solle an eine kleine Universität, nicht wieder nach Berlin. Der Vater fand, dass es ein Für und ein Wider gebe. Diederich musste ihm viel von Goebbels berichten, ob er die Fabrik gesehen habe und war er bei den anderen Geschäftsfreunden gewesen. Herr Hässling wünschte, dass Diederich die Ferien benutze, um in der väterlichen Werkstatt den Gang der Papierverfertigung kennenzulernen. »Ich bin nicht mehr der Jüngste und mein Granatsplitter hat mich auch schon lange nicht so gekitzelt.« Diederich entwischte, sobald er konnte, um im Wald von Gäbelchen oder längs des Ruggebaches bei Gose spazieren zu gehen und sich mit der Natur eins zu fühlen. Denn das konnte er jetzt. Zum ersten Mal fiel es ihm auf, dass die Hügel da hinten traurig oder wie eine große Sehnsucht aussahen. Und was als Sonne oder Regen vom Himmel fiel, waren Diederichs heiße Liebe und seine Tränen. Denn er weinte viel. Er versuchte sogar zu dichten. Als er einmal die Löwenapotheke betrat, stand hinter dem Ladentisch sein Schulkamerad Gottlieb Hornung. »Ja, ich spiele hier den Sommer über ein bisschen Apotheker«, erklärte er. Er hatte sich sogar schon aus Versehen vergiftet und sich dabei nach hinten zusammengerollt wie ein Aal. Die ganze Stadt hatte davon gesprochen. Aber zum Herbst ging er nun nach Berlin, um die Sache wissenschaftlich anzufassen. Ob denn in Berlin was los sei? Hocherfreut über den Besitz seiner Überlegenheit fing Diederich an, mit seinen Berliner Erlebnissen zu prahlen. Der Apotheker verhieß, wir beide zusammen stellen Berlin auf den Kopf. Und Diederich war schwach genug, zuzusagen. Die kleine Universität ward verworfen. Am Ende des Sommers, Hornung hatte noch einige Tage zu praktizieren, kehrte Diederich nach Berlin zurück. Er mied das Zimmer in der Diekstraße. Vor Mahlmann und den Goebbels flüchtete er bis nach Gesundbrunnen hinaus. Dort wartete er auf Hornung. Aber Hornung, der seine Abreise gemeldet hatte, blieb aus. Und als er endlich kam, trug er eine grün-gelb-rote Mütze. Er war sofort von einem Kollegen für eine Verbindung gekeilt worden. Auch Diederich sollte ihr beitreten. Es waren die Neuteutonen, eine hochfeine Korporation, sagte Hornung. Allein 6 Pharmazeuten waren dabei. Diederich verbarg seinen Schrecken unter der Maske der Geringschätzung, aber es half nichts. Er solle Hornung nicht blamieren, der von ihm gesprochen habe. Einen Besuch wenigstens müsse er machen. Aber nur einen, sagte er fest. Der eine dauerte, bis Diederich unter dem Tisch lag und sie ihn fortschafften. Als er ausgeschlafen hatte, holten sie ihn zum Frühschuppen. Diederich war Konkneipant geworden.